Hallo und herzlich willkommen zu Gerrits Podcast Ausgabe 6 vom Mittwoch, 28. November 2007. Heute mit leckeren Bratäpfelchen, ohoho, und dem schönen Wichtelspiel. Aber beginnen möchte ich mit den Bratäpfeln. Wie komme ich denn jetzt gerade auf diese kleine Leckerei? Das hat zwei Gründe. Zum einen gibt es bei uns im Haus an Weihnachten bzw. am Heiligabend leckere Bratäpfel. Meine Mutter macht die dann jeweils, ja, eigentlich jedes Jahr. Und dann kommen die in den Backofen, werden gebraten. Oder eigentlich brät man noch gar nicht im Backofen, man backt im Backofen. Naja, wie dem auch sei. Und dann überträufeln wir die dann hinterher mit Vanillesoße. Und das schmeckt ja auch richtig lecker. Jetzt ist es aber so, dass meine Pädagogiklehrerin uns erzählt hat in der Schule, dass es ja momentan in sei, beziehungsweise momentan sehr beliebt sei, in die Weihnachtsäpfel, hätte ich schon fast gesagt, in die Bratäpfelchen Dominosteine in die Mitte zu tun. Die werden ja mit so einem Teil irgendwie, da werden die Kerne und was da so in der Mitte ist, halt was man halt nicht mit isst, wird rausgemacht, bevor die in den Backofen kommen. Und da steckt man dann angeblich Dominosteine rein. Und dann wird das Ganze in den Backofen geschoben. Und dann würde das angeblich hinterher so lecker schmecken. Meine Pädagogiklehrerin fragt sich auch, warum das denn momentan der letzte Schrei sei. Und da meldet sich eine Mitschülerin und fragt allen Ernstes, was für Dominosteine denn? Die zum Spielen oder die zum Essen? Also das hat sie wirklich ernst gemeint. Haben wir erstmal alle ziemlich gelacht, auch meine Lehrerin. Aber anschließend regte sie sich furchtbar auf, diese Mitschülerin, und ja, konnte es einfach nicht verstehen, dass alle jetzt wieder lachen würden. Und naja, also ganz ehrlich, wenn man sowas fragt, ich denke mal, das ist doch eher verständlich, um was für Dominosteine es sich hier handelt. Nicht diese Holzsteinchen zum Spielen, Mann. Aber wir haben ja auch sogar noch davor über die Dominosteine zum Essen gesprochen. Da hatte nämlich meine Lehrerin erzählt, dass sie selber kein Marzipan isst. Und wenn sie denn mal Dominosteine essen würde, dann beißt sie sich das Stück Marzipan geschickt ab und schmeißt das weg und isst dann den restlichen Dominostein. Bei mir ist es etwas anders. Ich mag gerade auch diesen Marzipanboden, der bei den Dominosteinen mit dabei ist. Anderes Thema hat aber auch etwas mit der vorweihnachtlichen Zeit zu tun, und zwar das Spiel Wichteln. Wir werden jetzt im Deutsch-Leistungskurs, den ich belege, vor den Weihnachtsferien noch wichteln. Das wurde von einer bzw. von mehreren Schülern vorgeschlagen, haben wir dann abgestimmt und die Mehrheit war dafür, dass gewichtelt wird, auch wenn ich mich, glaube ich, enthalten habe ich mich, glaube ich, nicht, aber ich habe, glaube ich, meine Stimme eher für dagegen abgegeben. Na, ich will jetzt aber auch nichts Falsches erzählen. Na, wie dem auch sei, wird dann jeweils der Name des einzelnen Schülers auf einen Zettel geschrieben. Also jeder nimmt sich ein Stückchen Papier, schreibt seinen Namen drauf und tut ihn dann in irgendeine Käppi oder in irgendein Behältnis rein. Und natürlich wird der Zettel auch zusammengeknüllt, dass keiner sehen kann, welcher Name draufsteht. Dann wird dieses Behältnis rumgegeben und jeder zieht einen Zettel und schaut dann anschließend auf den Namen, welchen er gezogen hat. Und dieser Person, der schenkt man dann etwas vor Weihnachten bzw. zu Weihnachten. Und das soll bei uns jetzt nichts Dolles, Großartiges sein. Da reichen auch schon Sachen mit einer Preisendstufe von 5 Euro. Also wir wollen da jetzt nicht in die utopischen Summen gehen. Und es ist eigentlich Sinn und Zweck der Sache, dass man dem Mitschüler, dem man denn dieses präsent machen soll, nicht verrät, dass man seinen Namen gezogen hat. Aber wie das nun mal so in der Schule ist bei solchen Kiddies, da haben wir dann schon die ganzen Namen rumposaunt. Da wissen jetzt schon viele Bescheid, wer von wem was geschenkt bekommt. Ich selbst weiß allerdings nicht, von wem ich was bekomme. Und ich glaube, beziehungsweise bin mir jetzt aber auch nicht mehr so ganz sicher, ob es wirklich so ist. Die Person, die von mir etwas bekommt, die weiß auch nicht, dass sie von mir etwas bekommen wird. Naja, das waren heute so ein klein paar Anekdötchen in meinem Podcast. Ich wollte nämlich heute noch diese Ausgabe aufnehmen, weil ich am morgigen Donnerstag vermutlich, steht aber noch nicht sicher fest, nicht dazu kommen werde, eine Ausgabe von Gerrits Podcast aufzunehmen, denn am morgigen Donnerstag hat mein Bruder Geburtstag und da bekommen wir dann hier auch Besuch und da möchte ich schon auch gerne dabei sein und abends gibt es dann auch lecker Pizza. Jetzt greife ich hier gerade so intuitiv mit meinem linken Arm Richtung Schokoladenpackung der Firma mit der lila Kuh und wollte mir gerade noch ein leckeres Stück Schokolade stibitzen und bemerke leider, dass die Packung leer ist. Da habe ich wohl heute Nachmittag bzw. am späten Nachmittag schlicht und einfach zu viel genascht. Jetzt habe ich aber für heute auch wirklich genug für die Schule gemacht und werde auch gleich mal hier das Zimmer verlassen. Muss auch wirklich mal jetzt einen Punkt finden, das fällt mir immer schwierig. Ich lerne immer so viel und mache immer so viel für die Schule und dann fällt mir das oftmals schwierig, mal einen Schlusspunkt zu setzen. Jetzt hatte ich bis gerade noch was gemacht und jetzt werde ich wirklich gleich mal in die frische Luft noch gehen, auch wenn es draußen dunkel ist, aber man soll sich ja auch bewegen. Gerade in der heutigen Zeit kommt Bewegung ja bei jungen Leuten viel zu wenig vor. Eins habe ich noch vergessen und zwar möchte ich noch auf das Thema der Woche, in Anführungsstrichen, hier bei Gerrits Podcast zu sprechen kommen. Es geht um die Frage, ob ihr einen Adventskalender habt, wenn ja, was für einen oder wenn nein, warum keinen, was für Erfahrungen ihr mit Adventskalendern habt. Da habe ich euch an der letzten Ausgabe zu aufgerufen, teilzunehmen. Ihr könnt nämlich die neue Telefonbox, den neuen Anrufbeantworter von Gerrits Podcast unter einer ganz normalen Bochumer Festnetznummer erreichen, euren Kommentar dort aussprechen und dann werde ich den auch in einer der nächsten Podcast-Sendungen spielen. Die Nummer, die steht auch nochmal auf meiner Podcast-Internetseite. Sie lautet 0234 810 50 30 1 und noch einmal 0234 810 50 301. Wie gesagt, zum Nachlesen nochmal auf meiner Podcast-Internetseite. Gerade habe ich noch vom Joni in Erfahrung gebracht, dass seine neue Podcast-Ausgabe diese Woche noch erscheinen soll. Da kann ich es aber auch schon gar nicht mehr erwarten, weil das ist jetzt auch schon wieder einige Tage her, als zuletzt Jonis Podcast erschienen ist mit allem wichtigen oder auch unwichtigen Dingen aus dem Leben eines 14-jährigen Jugendlichen. Ne, Joni? So, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet, eure Erfahrungen, eure Meinung zum Thema Adventskalender kundgeben würdet. Und jetzt verabschiede ich mich auch am Mikrofon. Wünsche euch alles Gute, wann auch immer ihr mich hört. Und nicht vergessen, ihr könnt auch gerne Sternchen auf podstar.de verteilen. Ihr könnt dort meinen Podcast abonnieren. Danke bereits im Voraus. Klinge ich hier schon so ein bisschen und alles nur so reingeplappert hier ins Mikrofon, so monoton und eintönig, aber ich habe jetzt auch einfach keinen Bock mehr hier irgendwie rumzusitzen, ich muss mich jetzt mal bewegen, also macht's gut, tschüss!